Genies scheinen Menschenopfer zu brauchen. Aber Sie haben sich nicht getrennt? Nein. Sehen Sie, ich wollte ihn und ich war gewöhnt zu bekommen, was ich wollte. Natürlich spielt auch Eitelkeit mit hinein. Ich war nicht jemand, den man sitzen ließ. Wie hat er versucht, Sie umzubringen? Auch in dem Punkt war er ein Genie. Wir waren auf einer Party, einer ziemlich wilden Party. Ich fühlte mich nicht glücklich und trank ganz schön viel. Gegen 4 Uhr früh war ich mehr oder weniger hinüber. Da fing Francis an, von meinem neuen Wagen zu sprechen. Mein Vater, der mich sehr liebte, hatte mir gerade den schnellsten und schwersten geschenkt, den es damals gab. Ich war sehr stolz auf diesen Wagen. Und was hat Francis gemacht? Die Lenkung angefeilt? Nein. Etwas viel Einfacheres und Subtileres. Er provozierte mich. Er behauptete, selbst mit dem Wagen schaffte ich es niemals in 15 Minuten bis zum nächsten Ort und zurück. Jede Wette stieß er darauf ab. Ich nahm ihn beim Wort. Und als Freunde versuchten, mich zurückzuhalten, höhnte er nur immer weiter über mein zimperliches Gefahre. Die Straße an der Küste ist eine Pest. Schon bei Tag und für nüchterne Fahrer.